Die Sünde Judas ist aufgezeichnet mit eisernem Griffel, mit diamantener Spitze, eingegraben auf ihres Herzens Tafel und an die Hörner ihrer Altäre, wie sich denn ihre Söhne an ihre Altäre und ihre Ascherin erinnern bei dem Anblick von frisch belaubten Bäumen, beim Verweilen auf den hohen Hügeln. O mein Berg im Gefilde, deine Habe, all deine Schätze gebe ich dem Raube preis, deine Höhen wegen der Sünde, begangen in allen deinen Marken. Da wird deine Hand deinen Erbbesitz, den ich dir verliehen, fahren lassen müssen, und ich will dich deinen Feinden in jenem Lande, das du nicht gekannt, dienen lassen, denn ein Feuer habt ihr in meiner Nase entflammt, das immer da brennen wird. So spricht Jahwe, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und Fleisch zu seinem Arme macht, dessen Herz aber von Jahwe abtrünnig wird. Er ist wie ein Wacholderstrauch in der Steppe und erlebt nicht, dass Gutes eintrifft, er wohnt an ausgedörrten Städten in der Wüste, in salzreicher und unbewohnbarer Gegend. Gesegnet ist der Mann, der sich auf Jahwe verlässt und dessen Zuversicht Jahwe ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln nach dem Bache hinstreckt, der sich nicht fürchtet, wenn Hitze kommt, dessen Laub frischgrün bleibt, der auch in dürren Jahren unbesorgt ist und nicht ablässt, Früchte zu bringen. Arglistig mehr als alles ist das Herz und bösartig, wer kennt es aus? Ich, Jahwe, bin es, der das Herz erforscht, die Nieren prüft, und zwar um einem jeden nach seinem Wandel, nach der Frucht seiner Taten zu vergelten. Wie ein Rebhuhn, das brütet, ohne Eier gelegt zu haben, ist, wer Reichtum erwirbt und nicht auf rechtlichem Weg, in der Hälfte seiner Lebenstage muss er ihn fahren lassen und an seinem Ende steht er als nah da. O Thron der Herrlichkeit, hoch erhaben von Anfang an, Stätte unseres Heiligtums, du Hoffnung Israels, Jahwe. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden, ja, die von mir abtrünnig wurden, werden in den Staub eingezeichnet, denn den Quell lebendigen Wassers, Jahwe, haben sie verlassen. So heile mich denn, Jahwe, dass ich heil werde, hilf mir, dass mir geholfen werde, denn mein Lobpreis bist du. Jene freilich sprechen zu mir, wo bleibt das Wort Jahwes? Möge es doch eintreffen. Und doch habe ich mich dem nicht entzogen, Hirte zu sein in deiner Nachfolge, noch habe ich den unheilvollen Tag herbeigewünscht, du weißt es. Was meine Lippen vorbrachten, es liegt offen vor deinem Angesichte. Werde mir nicht zum Schrecknis, du bist meine Zuflucht am Unheilstage. Lass meine Verfolger zu Schanden werden, aber lass mich nicht zu Schanden werden, lass sie bestürzt werden, aber lass mich nicht bestürzt werden, bringe über sie den Unheilstag und mit doppelter Zerschmetterung zerschmettere sie. So sprach Jahwe zu mir, gehe hin und stelle dich ins Tor der Volksgenossen, durch welches die Könige Judas ein- und auszugehen pflegen, und in alle Tore Jerusalems und sprich zu ihnen, hört das Wort Jahwes, ihr Könige Judas und ihr Judäer insgesamt und all, ihr Bewohner Jerusalems, die ihr in diese Tore eingeht. So spricht Jahwe, hütet euch, es gilt euer Leben. Und tragt am Sabbatage keine Last, dass ihr sie in die Tore Jerusalems bringt. Tragt auch am Sabbatage keine Last aus euren Häusern heraus, noch verrichtet irgendwelche Arbeit, dass ihr den Sabbattag heilig haltet, wie ich euren Vätern geboten habe. Aber sie gehorchten nicht, noch neigten sie ihr Ohr, sondern zeigten sich halsstarrig, dass sie nicht gehorchten, noch Zucht annahmen. Wenn ihr nun auf mich hören wollt, ist der Spruch Jahwes, dass ihr am Sabbatage keine Last in die Tore dieser Stadt bringt, vielmehr den Sabbattag heilig haltet, dass ihr keinerlei Arbeit an demselben verrichtet, so werden durch die Tore dieser Stadt Könige einziehen, die auf dem Thron David sitzen, mit Wagen und Rossen daherfahren, samt ihren Oberen, die Männer von Juda nebst den Bewohnern Jerusalems, und diese Stadt wird immer da bewohnt sein. Und es werden aus den Städten Judas und aus der Umgebung Jerusalems und aus dem Stammgebiete Benjamins und aus der Niederung und vom Gebirge und aus dem Südlande Leute kommen, die Brandopfer und Schlachtopfer und Speisopfer und Weihrauch darbringen und die Dankopfer bringen zum Tempel Jahwes. Wenn ihr aber nicht auf mich hört, den Sabbattag heilig zu halten und keine Last zu tragen und am Sabbatage nicht durch die Tore Jerusalems einzugehen, so will ich Feuer an seine Tore legen, das soll die Paläste Jerusalems verzehren und nicht erlöschen.